ich denke, wir können jetzt von der Diskussion her gleich darauf antworten. Ich will ganz kurz in einem Satz, weil du zuerst mit der provokativen Frage dich an meine Darstellung, meine Einleitung gerichtet hast, auch ganz kurz antworten. Ich denke, dass deine Darstellung des Antisemitismus und des Antisemitismusbildes, ich will gar nicht von Begriff sprechen, des Regimes und der Linken jeweils, genau bestätigt hat, was mit Antisemitismus ausgesagt wird. Antisemitismus ist eben nicht das, was die Linke weltweit, und insofern ist es auch keine falsche Verallgemeinerung, sondern ist das allgemeine Vorfindliche in der Linken, wie sie geht und steht, weltweit, global, auch die Vertreterinnen der iranischen Linken, der revolutionär sich verstehenden iranischen Linken, die ich hier gehört habe oder von denen ich weiß, ich kenne eigentlich nur Individuen, die sich aus dieser Linken herausgelöst haben und sozusagen ihren eigenen Kopf gemacht haben, mündig sich bewegen, nicht loyal zu solchen Statements linker Sekten, linker Organisationen aus Iran, die wirklich zu einer solchen Auffassung, was Antisemitismus tatsächlich ist, gefunden haben. Aber ich kenne keine einzige linke iranische, aber auch hier Organisation, die das so auf den Punkt bringt, was Antisemitismus ist, und die das begriffen hat. Sie begreifen alle, und das ist ja auch gerade für die Linke in Deutschland, das sogenannte, als das Sachwalt des anständigen Deutschland und des guten Deutschland, des anderen Deutschland versteht, namentlich um die KPD-Geschichte herum und den Widerstand herum, die sehen alle, genau wie du es gesagt hast, den Antisemitismus als eine Sache unter ferner Liefen, unter anderem an. Das ist eben eine Glaubensrichtung und die ist genau wie die Baha'i oder die ist genau wie die Zeugen Jehova oder die ist genau wie irgendwelche anderen, wie die bekennenden Kircheleute oder wie irgendwelche, wie Kommunisten und Sozialisten und Sozialdemokraten, ja. Das soll sie gefälligst, diese Juden, sich nichts Besonderes dünken, sondern sollen sich einreihen als Opfer unter Opfern des Faschismus oder des NS oder des Antisemitismus eben. So ist hier auch das gängige Bild der Linken. Und genau das verkennt ja vollkommen, was Antisemitismus ist und was schon seit Jahrzehnten herausgearbeitet, vor allem von der kritischen Theorie oder überhaupt nur erstmals von der kritischen Theorie und der linken Psychoanalyse, etwa auf der Los Angeles Konferenz mit Fenichel und Adorno und Horkheimer und anderen zusammen, Psychoanalytiker 1946, herausgearbeitet worden ist, was Antisemitismus ist. Das ist eben etwas, was auch als Antisemitismus ohne die empirischen Juden auskommt. Das ist das Wahnbild eines Massenwahns, der, und das will ich jetzt nur auf diese Formel bringen, auch sozusagen, wenn du willst, provokativ, begrifflich, der andere Antikapitalismus. Darüber wird zu sprechen sein. Das ist der falsche oder der verkehrte Antikapitalismus, der viele, viele Züge trägt. Und gerade ein Witz, möchte ich sagen, ein grauenhafter Witz ist es, dass Franz Neumann, der am hautnahsten noch während dieses Nazi-Regimes als Mitarbeiter des Instituts für Sozialforschung in den USA den nationalsozialistischen Staat als Unstaat, als Behemoth, eben nicht als Leviathan, als Rechtsstaat analysiert hat, also festgestellt hat, dass das kein Leviathan, sondern ein Behemoth ist, dass der gesagt hat, diese ganze Behemoth-Ideologie, die Massen, die gerade das Proletariat binden konnte, beruhte auf der sozusagen antisemitischen Erfindung des Prolet-Ariers. Das ist das Bild, das ist die arische Achse sozusagen, weltweit. Das sind die Völker, die sich als die proletarischen Völker, als proletarischen Völker, wie die Nazis es ausdrückten, gegen die plutokratischen Nationen formieren sollen. Das ist sozusagen der Kern dieses antisemitischen Weltbildes, ist immer ein antiimperialistisches in diesem Sinne. Das hat gar nichts damit zu tun, welche Analysen jetzt Rosa Luxemburg, Lenin, Hilferding über die Kapitalgruppierungen um 1900 oder bis 1916, 17 gemacht haben. Deren Imperialismustheorie hat damit erstmal nichts. Es ist das antiimperialistische Weltbild, die antiimperialistische Ideologie, und die ist sui generis antisemitisch, egal ob jetzt im Iran so viele Juden verfolgt oder überhaupt worden sind wie im Irak, nach meinem Wissen, wo es richtig schlimme Judenpogrome, Judenverfolgungen auch gab. Das ist nicht das Entscheidende. Und ob die Baha'i vielleicht auch vernichtet werden, das alles gehört dazu. Das alles gehört in das Syndrom, was Adorno in dem kategorischen Imperativ nach Marx, in den kategorischen Imperativ, der von Hitler aufgezwungen uns worden ist, formuliert hat, nämlich Auschwitz und Ähnliches zu verhindern. Und dieses Ähnliche, das muss als antisemitisches Syndrom in der heutigen Welt bezeichnet werden, unabhängig davon, was zum Beispiel der Judenstaat, der Staat oder den Juden Israel konkret tut oder lässt. Ob er Scheiße baut, ob er sich schlägt in seinem Überlebenskampf. Das ist davon unabhängig. Die Israel-Kritik, die dann immer damit konfundiert wird, oder auch das Problem des Zionismus, das gehört nach Israel, das gehört in die zionistische Debatte hinein. Aber sie ist per se nicht zu konfundieren mit diesem Antisemitismus-Problem und nicht ein Problem der empirischen Judenheit oder des Staates Israel. Nur der Staat Israel in dem Fall als die einzige Konglomeration der empirischen Judenheit wird natürlich zum ersten Objekt des weltweit wieder sich epidemisch konzentrierenden, in einem Cordon um dieses quasi wieder zum Ghetto gemachten Juden unter dem Staaten sich konzentrierende, sich zuziehenden, wie ein Würgeeisen zuziehenden Objekt des Antisemitismus, der nun ganz maßgeblich, deswegen ist die Akzentuierung, ist bitter notwendig auf dieses Atomprogramm als Basis nicht nur eines Nationalismus, der die Massen bindet. Ich habe das auch in meinem Einleitungsbeitrag sozusagen vorausgesetzt, dass der Hauptskandal dieses Ähnliche von Auschwitz ist, das droht, indem hier die islamische Bombe von diesem theokratischen, dschihadistischen Regime aufs Programm der Judenvernichtung gesetzt wird. Eine erklärten Vernichtung der Juden im Sinne, wie es auch schon im Islam an den Teufelskindern prophezeit wird und so weiter. Man braucht sich dann nur die Websites von Hamastan anzugucken, wie die das jetzt schon durchspielen und wie jeder Jude hinter jedem Baum sich verstecken wird und trotzdem getötet werden muss. Das ist alles eigentlich schon kalter Kaffee, wenn man sich eine Weile mit diesem Antisemitismus im Islam beschäftigt hat. Und deswegen ist die Akzentuierung bitter notwendig. Und es ist eine andere Akzentuierung, als sie in der gängigen Linken, bis auf sicherlich vielleicht die eine oder andere hoffentlich Ausnahme. Ich habe auch von der Arbeiterkommunistischen Partei und so weiter nie etwas anderes gehört als diese Abwiegelung. Nun ja, Israel ist ein Problem und Israel hat ja sowieso auch die Bombe und wir kennen alle diese Stereotypen. Und das Zionismus-Stereotyp, das als antizionistisches, ist genau das auch eigentlich bekannt inzwischen, hinter dem sich der heutige weltweite Antisemitismus verbirgt, kann man gar nicht sagen, indem er sich entäußert. So viel vielleicht dazu. Und dass das nicht subjektiv ein Judenhass ist bei revolutionären und meinetwegen auch linken Leuten, das ist gar nicht der Punkt. Es ist subjektiv ein falscher, verkehrter Antikapitalismus, wie ich ihn versucht habe zu skizzieren, und über den müssen wir sprechen. Wir müssen deswegen auch über den tatsächlichen Kampf gegen die kapitalistische Produktionsweise sprechen. Nur so kann das Jammertal, in dem der Antisemitismus und diese Affekte gegen die kapitalistische Welt immer wieder emporblühen, auch in der Demokratie, auch in der bürgerlichen Demokratie, auch unter der Obhut sozusagen, das heißt ja immer unter der Obhut der Bundesregierung wird dann eben diese Memorialpolitik oder so weiter geführt, also auch unter der Obhut der Demokratie blüht treibhausmäßig der Antisemitismus. Das sagen ja so die Umfragen. Und deswegen ist das nur mit der kapitalistischen und staatsbeherrschten Verwaltung der Welt überhaupt auch dieses antisemitische Syndrom. Das sind alles die Fragen, die sich die Linke, wie sie geht und steht, nie gestellt hat oder viel zu wenig. Und die eigentlich so diskriminiert werden in der Linken, hier wie dort, dass man sie außerhalb der Linken nur stellen kann. Natürlich nicht rechts. Das wäre meine Antwort, die eigentlich hätte kürzer sein sollen. Aber wir müssen über das diskutieren, offenbar nach wie vor, was Antisemitismus tatsächlich ist. Vielleicht also jetzt, du warst als Nächster angesprochen von seinen Beiträgen und möchtest es über die Diskussion.